Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute spreche ich über bosnische Sevdalinka, eine traditionelle Musikform aus Bosnien und Herzegowina. Sevdalinka ist ein sehr wichtiger Teil der bosnischen Kultur und hat eine lange Geschichte. Diese Musik ist bekannt für ihre tiefen Gefühle und ihre besondere Atmosphäre. Sevdalinka entstand vor vielen Jahrhunderten, besonders in Städten wie Sarajevo und Mostar. Die Lieder erzählen oft Geschichten über Liebe, Sehnsucht, Heimat und manchmal auch über Schmerz und Verlust. Deshalb wird Sevdalinka oft als sehr emotionale Musik beschrieben. Viele Menschen fühlen sich durch diese Musik verstanden und berührt. Typisch für Sevdalinka sind langsame Melodien. Traditionell wird sie mit Instrumenten wie dem Akkordeon, der Violine, der Gitarre oder dem Saz begleitet. Die Musik ist nicht laut, sondern ruhig und gefühlvoll, sodass man gut zuhören und nachdenken kann. Heute wird Sevdalinka nicht nur traditionell gesungen, sondern auch modern interpretiert. Junge Künstler verbinden Sevdalinka mit neuen Instrumenten, behalten aber den emotionalen Charakter der Musik. So bleibt Sevdalinka auch für jüngere Generationen interessant und lebendig. Für mich persönlich hat Sevdalinka eine besondere Bedeutung. Ich bin Bosnierin und diese Musik verbindet mich mit meiner Heimat, meiner Familie und meinen Wurzeln. Wenn ich Sevdalinka höre, fühle ich oft Ruhe, Nostalgie und Stolz. Diese Musik erinnert mich daran, wo ich herkomme und wer ich bin. Zusammenfassend kann man sagen, dass Sevdalinka mehr ist als nur Musik. Sie ist ein Ausdruck von Gefühlen, Tradition und Identität. Sevdalinka erzählt Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Vielen Dank fürs Zuhören.